hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Europa! Europa wählt das Parlament, wobei es bei der Wahlbeteiligung klemmt. Die hingehen, denken pessimistischer, fühlen extremistischer und faschistischer. Schwarz-Braun in der Wählergunst, Schwarz-Braun sind wir nicht, sind wir nicht. Wer Schwarz-Braun wählt, ist eine hohle Nuss und gerade widerlich. Wahlkampf! Plötzlich ist Horst Seehofer Europa-Freund. Er hat die Meinung gedreht, während Steinmeier bei einer Rede schäumt. Immer mitten in die Fresse rein. SWR 3